Vermissen Sie auch die gute alte Zeit zwischen 1933 und 1945, wo noch echte Werte gelebt wurden und Zucht und Ordnung herrschte, wo noch Menschen an die Wand gestellt und erschossen wurden, wo Schwule und Behinderte keinen Platz in der Gesellschaft hatten und Frauen nur zum Kochen da waren, als nur eine charismatische Person mit großem Potenzial ein strammes Volk leitete, wo aus Weltpflicht die Wehrpflicht nach dem Vorbild von 1944 wird, sind Sie bereit, den heiligen Eid bei Gott zu schwören, dem Führer des DND-Reiches und Volkes, Alpira, dem obersten Befehlshaber der Gilde, unbedingten Gehorsam zu leisten und als tapferer Raider jederzeit für diesen Eid ihr Leben einzusetzen, dann haben wir die perfekte Gilde für Sie im Angebot, der New Dimension. Der New Dimension bietet für alle altgesinnten Patrioten ein passendes Zuhause. Wenn Sie kein Problem damit haben, sich Ihrem Vorgesetzten absolut unterzuordnen, keine Kritik üben zu mögen an dem Regime und kein Problem damit haben, sich Tag für Tag anschreien zu lassen, dann treten Sie noch heute ein. Verpflichten Sie sich auf Lebenszeit bei den New Dimension unter dem größten Raid-Leiter aller Zeiten zu raiden oder zahlen Sie mit einem Permaban, sollten Sie jemals die Gilde im Stich lassen. Alternativ geht auch. Daran kommt acht Drücken, ein Scheiß, nix haben weniger auf der Welt. Und vergessen Sie nie, Ihren Führer stets mit Hi Albira zu begrüßen. Dankeschön!